Kapitel 5 von Novelle. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Gesine. Novelle von Johann Wolfgang von Goethe. Kapitel 5. Den gewaltsamen Ausbrüchen der Leidenschaft dieses unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen, stoßweise ein Strom von Worten, wie ein Bach sich in Absätzen von Felsen zu Felsen stürzt. Eine natürliche Sprache, kurz und abgebrochen, machte sich eindringlich und rührend. Vergebens würde man sie in unseren Mundarten übersetzen wollen. Den ungefähren Inhalt dürfen wir nicht verfehlen. »Sie haben dich ermordet, armes Tier! Ermordet ohne Not! Du warst zahm und hättest dich gern ruhig niedergelassen und auf uns gewartet, denn deine Fußballen schmerzten dich und deine Krallen hatten keine Kraft mehr. Die heiße Sonne fehlte dir, sie zu reifen. Du warst der Schönste deinesgleichen. Wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlaf gesehen, wie du nun hier liegst, tot, um nicht wieder aufzustehen? Wenn du des Morgens aufwachtest beim frühen Tagschein und den Rachen aufsperrtest, ausstreckend die rote Zunge, so schienst du uns zu lächeln, und wenn du schon brüllend, nahmst du doch spielend dein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes. Wie lange begleiteten wir dich auf deinen Fahrten, wie lange war deine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar? Uns, ganz eigentlich, kam die Speise von den Fressern und süße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr sein. Wehe, wehe! Sie hatte nicht ausgeklagt, als über die mittlere Höhe des Bergs am Schlosse herab Reiter heransprengten, die alsobald für das Jagdgefolge des Fürsten erkannt wurden, er selbst voran. Sie hatten in den hinteren Gebirgen jagend die Brandwolken aufsteigen sehen und durch Täler und Schluchten wie auf gewaltsam hetzender Jagd den geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Über die steinige Blöße einherspringend stutzten und starrten sie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die sich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblick nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So stand der Fürst vor dem seltsamen, unerhörten Ereignis, einen Kreis umher von Reitern und Nacheilenden zu Fuße. Unschlüssig war man nicht, was zu tun sei. Anzuordnen, auszuführen, war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gekleidet, wie Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen, Schmerz und Überraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefasst, stand in ehrfurchtsvoller Entfernung vor dem Fürsten und sagte: »Es ist nicht Klagenszeit. Ach, mein Herr und mächtiger Jäger, auch der Löwe ist los. Auch hier nach dem Gebirg ist er hin, aber schont ihn. Habt Barmherzigkeit, dass er nicht umkomme wie dies gute Tier.« »Der Löwe«, sagte der Fürst, »hast du seine Spur?« »Ja, Herr. Ein Bauer dort unten, der sich ohne Not auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf. Aber ich sah den großen Trupp Menschen und Pferde vor mir. Neugierig und hilfsbedürftig eilte ich hierher.« »Also«, beorderte der Fürst, »muss die Jagd sich auf diese Seite ziehen. Ihr ladet eure Gewehre, geht sachte zu Werk. Es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiefen Wälder treibt. Aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Geschöpf nicht schonen können. Warum wart ihr unvorsichtig genug, sie entkommen zu lassen?« »Das Feuer brach aus«, versetzte jener. »Wir hielten uns still und gespannt. Es verbreitete sich schnell, aber fern von uns. Wir hatten Wasser genug zu unserer Verteidigung, aber ein Pulverschlag flog auf und warf die Brände bis an uns heran, über uns weg. Wir übereilten uns und sind nun unglückliche Leute.« Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt, aber einen Augenblick schien alles zu stocken, als oben vom alten Schloss herab eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er kam außer Atem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt, Oben hinter der höheren Ringmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertjährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Ärgerlich aber schloss der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen? Hätte ich sie bei der Hand gehabt, er wäre nicht wieder aufgestanden, das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet. Der Fürst, dem seine militärischen Erfahrungen auch hier zustatten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Übel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, dass, wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den meinigen Verderben anrichtet? Hier diese Frau und dieses Kind, erwiderte der Vater hastig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten heraufschaffe, da wir ihn dann unschädlich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden. Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, wie man sonst die sanfte, süße Flöte zu nennen pflegte. Sie war kurz geschniebelt wie die Pfeifen. Wer es verstand, wusste die anmutigsten Töne daraus hervorzulocken. Indes hatte der Fürst den Wärter gefragt, wie der Löwe hinaufgekommen. Dieser aber versetzte: durch den Hohlweg, der auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll. Zwei Fußpfade, die noch hinaufführten, haben wir dergestalt entstellt, dass niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will. Nach einigem Nachdenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu prädulieren fortgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet, vollende das Tagwerk. Besetze den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als bis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt. Allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das Übrige stehen. Eilig schickte Honorio sich an, die Befehle zu vollführen. Ende von Kapitel 5.